Kundgabe 5392. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.05.1952. Geistige Dürre. Wüste. Arbeit der Knechte. Die Erde ist eine öde Wüste geworden. Es gedeiht kein rechtes Leben. Es ist geistige Dürre eingetreten. Die Menschen wandeln nicht mehr im Tal des Lebens, sondern in einer Einöde, wo keine edlen Lebensfrüchte gedeihen können. Sie ist ein Tal des Todes geworden, denn wer die Erde verlässt, dem fehlt es an der Kraft, die ein ewiges Leben gewährleistet. Sie könnte ein Garten Edens sein, irdisch und geistig könnte sie herrliche Früchte hervorbringen. Doch die geistige Sonne muss dann Licht und Schein abgeben und die Erdenmenschen entziehen sich diesem Licht und ihrer Wärme bewusst. Und darum kann selbst guter Samen nicht aufgehen, so er ausgestreut wird. Die Menschen tun nichts, um ein geistiges Eden zu schaffen und sich und die Mitmenschen damit zu beglücken. Sie tun nichts, um ihren Lebensacker tauglich zu machen zur Aufnahme des guten Samens. Und sie tun nichts, um den Garten zu bewässern, damit der Samen aufgehen kann. Ihre Herzen sind kalt und lieblos. Sie sind gleichgültig Gott und dem Mitmenschen gegenüber. Sie ersticken alle guten Regungen durch Weltgedanken. Sie verschließen ihr Ohr dem göttlichen Wort. Und also wandeln sie auf steinigem oder sandigem Boden dahin und können ihm nichts entziehen, was ihnen Kraft geben und zur Gesundung verhelfen könnte. Sie sind krank und brauchen viel Arznei für ihre Seelen. Und darum dinget Gott Arbeiter, die in redlicher Absicht die sandige Wüste urbar machen wollen. Er sendet zu den Menschen seine Knechte, die in seinem Auftrag Hand anlegen an einem Werk, das überaus wichtig ist. Fruchtbares Ackerland zu machen aus öder, sandiger Wüste. Seine Knechte haben ein schweres Amt, weil sie nur wenig Verständnis finden, weil die Weltmenschen nicht den Willen haben, sich in ihrer geistigen Trägheit stören zu lassen und weil sie jedes Hilfswerk für ihre Seele als Störung betrachten. Und dennoch soll das göttliche Wort ausgestreut werden als Same in die Menschenherzen. Wo es auf fruchtbaren Boden fällt, dort können gute Früchte erzielt werden. Und auch die Mitmenschen können von dem Erfolg beeindruckt werden und gleichfalls sich eine fruchtbare Umgegend schaffen wollen. Das gute Beispiel kann zur Nachahmung anregen und Gott wird dann auch das Bemühen segnen, gilt es doch, die Wüste noch umzugestalten, brachliegenden Boden zu besäen mit guter Saat, das Wort Gottes den Menschen zuzuleiten, die willig sind, es anzunehmen. Es werden zwar wenige nur es aufnehmen mit dem Herzen, aber diese wenigen erwecken viel Leben, denn überall, wo diese nun wieder reden, wird das göttliche Wort Wirkung haben. Es werden köstliche Früchte zum Vorschein kommen. Die Menschen werden sich wandeln. Wo Hass war, wird Liebe sein. Der Hochmut wird der Demut weichen. Die Menschen werden den Blick zur Höhe erheben. Sie werden nicht mehr nach unten blicken auf das Getriebe der Welt. Sie werden den suchen, von dem das Wort zeuget. Sie werden ihm zum Wohlgefallen zu leben sich bemühen. Die Wüste wird verwandelt sein in einen Garten Eden, den sie in all seiner Schönheit jedoch erst sehen werden, mit geistigen Augen, so wie sie den Körper abgelegt haben und nun die Früchte ihres Strebens erkennen können. Die Arbeiter im Weinberg des Herrn haben ein schweres Amt. Doch unvergleichlicher Erfolg wird ihnen winken, so Gottes Segen ihre Arbeit begleitet. Und Gott wird einen jeden segnen, der in dieser Zeit der geistigen Dürre helfen will und also arbeitet für ihn und sein Reich. Er wird jeden segnen und ihm Kraft verleihen, dass seine Arbeit nicht umsonst getan ist. Amen.